Andacht am 15.03.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Petra, gelesen von Ulla. Lektionen aus Lukas 9. Das Ich muss sterben. Hallo Leute. Ich werde heute über etwas sprechen, das mich insbesondere in den letzten beiden Tagen gepackt hat, auch wenn das Thema schon seit langer Zeit in meinem Herzen brennt. Doch in den letzten zwei Tagen habe ich ein Kapitel in der Bibel gelesen und dabei etwas entdeckt, das ich bisher so noch nicht erkannt hatte, auch wenn es eigentlich ganz klar ist. Ich werde heute fast das ganze Kapitel 9 aus Lukas durchgehen und euch dabei etwas aufzeigen, das ihr hoffentlich ergreifen könnt. Etwas, das sehr schmerzhaft ist, wenn du dich ihm widersetzt, aber extrem befreiend, wenn du es annimmst. Ich sage das noch einmal. Ich spreche über etwas, das sehr schmerzhaft ist, wenn du dich ihm widersetzt, aber extrem befreiend, wenn du es annimmst. Und zwar geht es um den Tod deines eigenen Ichs. Huch, Tod des Ichs? Ich möchte nicht sterben, Reinhard, ich möchte leben. Jesus kam, um uns Leben und Leben im Überfluss zu schenken. Reinhard, sag so etwas nicht. Hört her, ich bin persönlich zu der Überzeugung gelangt, dass die Wurzel von sämtlichen Problemen, mit denen du zu kämpfen hast, Selbstzentriertheit ist. Nein, Reinhard, die Bibel sagt, die Wurzel aller Probleme ist die Liebe zum Geld. Nein, das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, die Wurzel allen Übels ist die Liebe zum Geld. Doch ich glaube, wenn du jedes ernsthafte Problem von dir zu seiner Wurzel zurückverfolgst, wirst du immer eine direkte Verbindung mit Selbstzentriertheit finden können, das Ich, das auf dem Thron deines Lebens sitzt. Ihr wisst ja, ich habe bereits über die Falle der letzten Tage gesprochen, nämlich, dass Menschen sich selbst lieben. Und hier ist das Verrückte. Wir Christen wissen, dass Selbstzentriertheit falsch ist. Deshalb verschleiern wir es hier durch nette religiöse Worte, aber es bleibt Selbstzentriertheit. Sie bleibt die Wurzel all unserer Probleme. Schaut nur, wie sich die Kirche gespalten hat. Ich habe vor kurzem einige Nachforschungen angestellt und entdeckt, dass es tausende Denominationen innerhalb der evangelikalen Kirchen auf der Welt gibt. Die meisten haben sich nicht wegen Lehrmeinungen voneinander getrennt, sondern weil in Wirklichkeit ihr eigenes Ich auf dem Thron saß. Mein Dienst, meine Meinung, mein Glaube, mein. Und in Lukas 9 wird so deutlich, wie Jesus versucht, dies im Leben seiner Jünger zu konfrontieren. Doch sie haben es nie angenommen und akzeptiert. Leider haben wir eine religiöse Lehre darüber entwickelt, was es bedeutet, sich selbst zu sterben. Ich stimme mit dieser religiösen Lehre, dass du dir selbst sterben musst und danach keinerlei Wert mehr hast, sondern ein Nichts bist, überhaupt nicht überein. Deine Meinung ist egal, halt einfach die Klappe und sei tot. Lass dich ruhig von jedem geistlichen Leiter missbrauchen, denn du bist dir selbst gestorben. Ich glaube, das ist vollkommen religiöser Mist. Ich glaube, dass Jesus uns in Wirklichkeit genau das Gegenteil lehren will. Erst wenn wir verstehen, was es tatsächlich bedeutet, dass wir uns selbst gestorben sind, kann das wahre Leben von Jesus durch uns freigesetzt werden. Wenn Jesus davon spricht, dass wir das Kreuz auf uns nehmen sollen, sagt er damit nicht, dass er uns auslöschen will. Es geht nie darum, dass all deine Sehnsüchte, Wünsche und Träume dumm sind. Jesus spricht davon, dass er dich von Selbstzentriertheit freisetzen möchte, damit du ein wahrhaft Christus-zentriertes Leben führen kannst. Oh Reinhard, ich habe dieses Problem, weil ich meinen Job verloren habe und nun kann ich meine Rechnungen nicht bezahlen. Erkennt ihr, dass dein Ich das eigentliche Problem ist und nicht der Job, den du verloren hast? Wenn du Christuszentriert wärst, würdest du sagen: Oh, das ist so gut, nun kann ich Gottes Versorgung erleben. Leider dreht sich bei uns alles um uns selbst und so wenig dreht sich um Jesus. Und dann fügen wir Jesus einfach zu unseren eigenen Dingen hinzu, insbesondere wenn es darum geht, unsere Probleme zu lösen. Das ist so traurig. Jesus kam nicht, um deine Probleme zu lösen. Er kam, um dich von dir selbst zu befreien, damit du für ihn leben kannst. Doch solange du gegen dieses Sterben deiner Ich-Bezogenheit ankämpfst, tut es weh. Es tut immer weh. Doch wenn du es akzeptierst und begrüßt, setzt es dich von dir selbst frei, damit du sein Leben in dieser Welt leben kannst. Dann kannst du dich tatsächlich selbst lieben und respektieren. Denn tief in deinem Herzen weißt du, dass eine egoistische, selbstzentrierte Person keinen Respekt verdient. Dein Herz weiß das. Das heißt, wann immer du selbstzentriert lebst, hast du das Gefühl, keinen wirklichen Wert zu haben. Und was tust du dann? Du sagst dir ständig: Nein, ich bin gut, ich bin großartig, nein, ich kann das tun, nein, ich bin großartig, weil ich in Gottes Bild geschaffen bin. Du verwendest religiöse Begriffe, um Gutes über dich selbst zu empfinden, doch dein Herz weiß, dass dies nicht funktioniert. Du kannst dich nur dann wirklich lieben und respektieren, wenn du Jesus erlaubst, dich von deinem Ich zu befreien, deinem selbstzentrierten, egoistischen Leben. Dann kannst du sein Leben annehmen und es durch dich zum Ausdruck bringen. Denn Jesus gibt mir mich selbst wieder zurück, allerdings befreit von meiner Ich-Bezogenheit. Gott hat mir Begabungen gegeben, die ich verwenden und genießen soll, doch nicht mit dem Blick auf mich, sondern auf ihn. Okay, nun gehen wir zu Lukas 9. In dem ganzen Kapitel werden wir dasselbe entdecken. Die Jünger lernten es nicht. Jesus war so geduldig. Ich bin noch nie einem Mensch begegnet, der so liebevoll und geduldig wie Jesus war. Wie fängt dieses Kapitel an? Vers 1 bis 2. Er rief aber seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten, und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Hier seht ihr zwei wichtige Wahrheiten. Erstens, sie wurden nicht ausgesandt, um das zu predigen, was sie wollen, sondern sie sollten das Reich Gottes verkünden. Im Reich Gottes regiert Gott und nicht der Mensch. Das heißt, Jesus sandte sie nicht aus, um ihr eigenes Reich zu verkünden, sondern um sein Reich zu verkünden. Zweitens, Jesus gab ihnen die Autorität und die Kraft, um übernatürliche Dinge zu tun. Behaltet das im Gedächtnis, wir kommen später noch einmal darauf zurück. Es war nicht ihre Autorität und nicht ihre Kraft, also nicht die Kraft von Petrus, Johannes oder Jakobus. Jesus sagte ausdrücklich: Leute, ich gebe euch diese Kraft und nun geht. Die nächsten drei Verse zeigen dies ganz deutlich. Ich möchte nicht, dass ihr euch selbstständig auf den Weg macht. Schaut, wie radikal Jesus war. Er sagte: Nehmt nichts mit, kein Geld und noch nicht einmal Kleidung zum Wechseln. Wie würde es dir gefallen, wenn du auf eine Missionsreise geschickt wirst und noch nicht einmal Kleidung zum Wechseln mitnehmen darfst? Na, meine Damen? Jesus sagte zu ihnen, ihr dürft euch nicht auf euch selbst verlassen. Nehmt kein eigenes Geld mit. Gar nichts geht einfach. Ich glaube, dass Jesus das getan hat, damit sie vollkommen von ihm und vom Vater im Himmel abhängig waren. Und was geschah dann? Sie zogen los und Zeichen, Wunder und andere verrückte Dinge passierten. Und dann schaut euch Vers 10 an. Und die Apostel kehrten zurück und erzählten ihm alles, was sie getan hatten. Was sie getan hatten. Genau das war ihr Problem. Sie dachten, dass sie es gewesen sind. Doch wessen Autorität hatten sie? Wessen Kraft? Wessen Königreich sollten sie predigen? Seht ihr, hier liegt die große Gefahr. Wenn wir denken, nur weil Gott uns benutzt, hat dies irgendetwas mit uns zu tun, mit dem, was wir erreicht und getan haben, dann ist dies ein Zeichen dafür, dass unser Ich auf dem Thron sitzt. Später sehen wir, dass Petrus sich radikal verändert hat. Nach Pfingsten in Apostelgeschichte 3 ging er zusammen mit Johannes in den Tempel, wo ein verkrüppelter Mann saß und bettelte. Darauf antwortete Petrus, sieh uns an. Da ist der selbstzentrierte Petrus wieder. Nein, das war ein anderer Petrus. Der Mann wollte Geld und Petrus sagte, sieh uns an. Gold und Silber habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, steh auf und geh umher. Heute hat die Kirche eine Menge Gold und Silber, aber sie hat keine Autorität, damit ein Lahmer wieder gehen kann. Petrus demonstrierte an dieser Stelle wirklich sein Herz. Als ihm dieser Mann, der seit beinahe 40 Jahren verkrüppelt gewesen war, hinterherlief und jeder ihn zum großen Helden machen wollte, reagierte er vollkommen anders als zuvor. In Lukas 9 sagte Petrus, hey, schau, was wir getan haben, Jesus. Doch in Apostelgeschichte 3 zerriss er seine Kleidung und er war extrem verärgert und wütend. Er sagte, denkt nicht, dass dies durch uns oder unsere eigene Heiligkeit geschehen ist. Er sagte sogar, dieser Mann ist durch den Glauben, der von Gott kommt, geheilt worden. Petrus sagte damit, was geschehen ist, hat nichts mit uns zu tun. All das ist nur durch ihn passiert. Doch in Lukas 9 sagte er, schau, was wir getan haben, Jesus. Ihr ganzes Leben war voller Egoismus und Ichbezogenheit. Deshalb sagt die Bibel, und er nahm sie zu sich und er brachte sie an einen einsamen Ort. Wisst ihr, wenn Jesus sie an einen einsamen Ort geführt hat, wollte er normalerweise ein persönliches Gespräch mit ihnen führen und ihnen etwas beibringen. Doch leider erfuhren alle anderen Leute, wohin sie gegangen waren und sie folgten ihnen, so dass Jesus die Jünger nicht lehren konnte. Schaut, was Jesus tat, als die Volksmenge kam. Er heilte die Kranken und predigte erneut das Reich Gottes. Damit sagte er im Grunde genommen, Leute, in diesem Leben geht es nicht um euch und euer Königreich, es geht um ein anderes Reich. Dann geht die Geschichte weiter. Jesus führte ein Gespräch mit ihnen und fragte sie, was sagen die Leute, wer ich bin? Und wir wissen, dass Petrus dann diese Offenbarung hatte. Doch schaut, was Jesus in Vers 22 gesagt hat. Der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden. Er sagte damit, der ganze Zweck meines Lebens ist der Tod. Ich werde das wahre Leben im Tod finden. Das muss passieren, denn es ist der eigentliche Sinn meines Lebens. Doch schaut, was er in Vers 23 zu allen um ihn herum sagte. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst. Jesus, mir gefällt es nicht, mich selbst zu verleugnen. Ich möchte lernen, wie ich mein Leben verbessern kann. Ich will mehr über den neuen Bund lernen, damit ich mehr von all dem habe, was ich gerne haben möchte. Ich möchte lernen, wie man den Glauben anwendet, damit ich alles habe, was ich will. Leute, Jesus machte ganz klar, dass dieses wahre Leben, das wir haben wollen, kein Leben ist, in dem unser Ich auf dem Thron sitzen kann. Wenn jemand ihm nachfolgen will, muss er sich selbst verleugnen und an jedem einzelnen Tag sein Kreuz auf sich nehmen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Vers 24. Ich möchte euch an dieser Stelle einen goldenen Schlüssel geben. Religion hat uns gesagt, verleugnet euch selbst. Ihr habt keinen Selbstwert, ihr müsst sterben, sterben, sterben. Doch sie hat diese Stelle falsch angewendet. Ich war in so vielen Versammlungen, in denen der Leiter zu den Anwesenden sagte, euer Ich muss sterben, haltet einfach die Klappe. Doch das hat Jesus hier gar nicht gesagt. Er hat andere griechische Worte benutzt. In Wirklichkeit sagte er Folgendes. Wer versucht, sein eigenes natürliches Leben zu retten, der wird es verlieren. Am Ende werden alle selbstzentrierten, egoistischen Menschen verlieren. Doch anschließend sagte er, wer dagegen sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Jesus verwendet hier unterschiedliche Worte für Leben. Er sagt, wenn du bereit bist, dein selbstzentriertes, egoistisches Leben zu verlieren, wirst du mein Zoe-Leben finden. Dann wird mein überfließendes, siegreiches und blühendes Leben durch dich zum Ausdruck kommen. Mein Leben fließt durch dich, doch dafür musst du dein eigenes Leben loslassen. Wir wollen alles von Gott empfangen, ohne irgendetwas loszulassen, und das funktioniert nicht. Wir wollen unsere kleine Selbstzentriertheit festhalten und gleichzeitig den Überfluss aus Jesu Leben empfangen. Das funktioniert nicht. Jesus sagt dies, weil er weiß, was für uns am besten ist. Er wünscht sich, dass jeder von uns das Zoe-Leben hat, das überfließende Leben von Jesus. Doch du kannst nicht beides haben. Wisst ihr, warum eine Hebamme dem Baby nach der Geburt einen Klaps gibt? Bevor das Baby einatmen kann, muss es zuerst ausatmen. Das Baby war zuvor in einer Wasserblase und es atmet im Mutterleib nicht. Es wird durch die Nabelschnur ernährt. Bevor das Baby einatmen kann, muss es zuerst alles loslassen, was in ihm ist. So hat Gott das geschaffen. Lass los und dann ergreife es. Mit einem Mund voller Wasser kannst du nicht einatmen. Deshalb keucht ein Baby und schreit und erst dann beginnt es zu atmen. Doch was machen wir? Wir versuchen ständig, Jesus zu unserem Leben hinzuzufügen, weil wir unser egoistisches Leben behalten wollen. Selbst unser Evangelium ist ein egoistisches Evangelium und die Bibel sagt, dass genau das in den letzten Tagen passieren wird. Wenn wir nur verstehen würden, dass Jesus nur deshalb von Selbstverleugnung und Loslassen unseres eigenen egoistischen Lebens spricht, damit wir wahres Leben empfangen können. Jesus will uns nie gar nichts wegnehmen. Er will uns etwas geben. Aber wir können es nicht ergreifen, weil unsere Hände voll mit unserem Ich sind. Ich habe die Dämonen ausgetrieben. Ich habe das Wunder getan. Ich war der Große, ich. Und die ganze Zeit über bleiben wir stecken. Jesus sagte zu den Jüngern, der Tod ist der Weg zum Leben, Leute. Doch sie haben es nicht kapiert. Sie haben es am Anfang nicht verstanden und dachten, durch uns ist das geschehen. Und als Jesus ihnen in Vers 22 bis 23 sagte, ich werde sterben und ihr werdet ebenfalls sterben, haben sie es wieder nicht kapiert. Deshalb führte er sie auf den Berg. Auf dem Berg der Verklärung sprach Jesus mit Mose. Über was? Wieder über dasselbe Thema. Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang. Jesus sagte damit, es geht nicht um euch. Der Zweck dieses Lebens ist der Tod. Durch den Tod findet ihr wahres Leben. Mose und Elia sprachen ebenfalls über den Tod. Er ist der ganze Zweck, doch sie haben es nicht kapiert. Was passierte dann? Sie gingen vom Berg hinunter und dann ereignete sich diese berühmte Geschichte. Ein Mann hat einen dämonisierten Sohn und die Dämonen hatten versucht, den Jungen zu töten. Wie viele Jünger waren dort unten? 9. Denn 3, Petrus, Johannes und Jakobus, waren auf dem Berg mit Jesus. Schaut, was der Mann sagte. Wir brachten den Jungen zu deinen Jüngern, doch sie konnten ihn nicht heilen. Waren das nicht dieselben Jünger, die gerade erst von Dorf zu Dorf gezogen waren und alle geheilt und sämtliche Dämonen ausgetrieben hatten? Was war hier los? Sie konnten jeden einzelnen Dämon in jedem Dorf austreiben und nun konnten sie nicht einmal einem kleinen Jungen helfen, der krank war? Was war passiert? Folgendes. Sie dachten, sie wären verantwortlich. Und nun erkannten sie, dass sie feststeckten. Selbstzentrierte und egoistische Menschen werden immer stecken bleiben. Dann wenden wir immer mehr Zeit, Energie und Geld auf, um nicht mehr festzustecken, obwohl es in Wirklichkeit so einfach ist. Es geht um die Kapitulation unserer Ich-Bezogenheit. Das ist nicht kompliziert. Doch dieselben Jünger, die gerade erst all diese großen Wunder getan hatten, konnten nun nicht einmal ein einfaches Wunder tun. Was wäre geschehen, wenn sie endlich begriffen hätten, dass sie nicht mehr selbstzentriert leben können? Was wäre passiert, wenn die Jünger zu Beginn dieses Kapitels zurück zu Jesus gekommen wären und gesagt hätten, Jesus, danke für deine Autorität, danke für deine Kraft. Danke, dass sich dein Königreich ausgebreitet hat. Danke. Doch das haben sie nicht getan. Sie sagten, Jesus, wir wollen dir erzählen, was wir getan haben. Ich habe keine Ahnung, was in diesem Moment in Jesu Herz vorgegangen sein muss. Was ihr gemacht habt? Wenn ich euch nicht meine Kraft und Autorität gegeben hätte, hättet ihr gar nichts tun können. Ich habe euch sogar gesagt, geht nicht selbstständig los, seid abhängig von mir. Diese Dinge sind nur aus einem einzigen Grund geschehen, durch meine Autorität und meine Kraft. Hört auf zu denken, dass dies irgendetwas mit euch zu tun hat. Doch sie haben das nicht kapiert und nun konnten sie nicht einmal einem verzweifelten Vater helfen. Jesus zeigte, wie verärgert er darüber war. Und dann tat er dieses Wunder einfach selbst. Doch die Geschichte geht weiter. In Vers 44 sagte Jesus, lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Schon wieder spricht er über seinen Tod. Sie aber verstanden das Wort nicht. Vers 45. Seht ihr? Jesus sagte immer wieder dasselbe. Leute, der Tod ist der Schlüssel zum Leben. Doch sie begriffen es nicht. Schaut euch diese nächste traurige Aussage in Vers 46 an. Es kam aber ein Streit unter ihnen auf, wer von ihnen der Größte sei. Wie kann es sein, dass sie all dies mit Jesus erlebten und kurz darauf unmittelbar neben ihm anfingen, darüber zu diskutieren, wer der Größte von ihnen ist? Jesus ist so gut. Ich hätte sie alle gefeuert. Ich hätte gesagt, ich habe genug von euch egoistischen. Verschwindet, ich werde mir ein paar Engel besorgen, um die Aufgaben zu erfüllen. Ich habe genug von euch. Doch Jesus ist auch hier geduldig. Er nimmt ein kleines Kind und bringt ihnen die Lektion bei. Leute, wenn ihr groß sein wollt, müsst ihr wie dieses kleine Kind werden. Keiner von euch kann groß sein, wenn er selbst im Zentrum steht. Dies zeigt einmal mehr, wie egoistisch und selbstzentriert sie waren. Stell dir das doch nur einmal vor. Daniel, ich bin größer als du. Nein, Reinhard, ich bin größer als du. Ich bin Brasilianer, du bist ein Österreicher. Was weißt du schon darüber, wie man dieses Land verändert? Wie willst du wissen, wie man Waisenhäuser baut? Ich bin Brasilianer, ich bin der Größte. Und dann kommt Vinicius herein. Nein, ich bin größer, denn ich habe studiert, wie man so etwas macht. Ihr zwei habt nicht viel studiert. Und dann kommt Matthäus dazu. Leute, ihr versteht das doch gar nicht. Ich bin auf die Bibelschule gegangen. Ich bin größer als ihr alle. Stell dir das vor. Jesus sprach mehrmals über seinen Tod. Er sagte zu ihnen, dass der Tod des eigenen Ichs der einzige Schlüssel zum Leben ist. Er erklärte ihnen, dass sie nicht aus ihrer Kraft und Autorität wirksam sind. Und sie hatten das auch gerade erst mit dem Jungen erlebt. Und dennoch kapierten sie es immer noch nicht. Doch schaut, die Geschichte geht immer noch weiter. In Vers 46 fragen sie, wer ist der Größte? Und Jesus antwortete, der kleine Junge ist der Größte. Doch schau, was in Vers 49 geschah. Da tritt Johannes auf, der gute Junge, der Jünger der Liebe, der sich an die Brust Jesu schmiegte. Da sollte man doch denken, er sei ein netter Typ. Doch er war genauso selbstzentriert wie alle anderen. Johannes aber antwortete und sprach, Meister, wir sahen jemand, der in deinem Namen die Dämonen austrieb, und wir werden es ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Erst wenige Verse zuvor konnten sie selbst nicht einmal einen Dämon austreiben und nun verbieten sie einem anderen, das zu tun. Sie hätten zu Jesus kommen und sagen sollen, Jesus, wir schämen uns so, dass wir diesen Dämon nicht austreiben konnten. Gott sei Dank treibt ihn jemand anderes in deinem Namen aus. Gott sei Dank breitet sich das Reich Gottes aus. Hilf uns, wir müssen das lernen. Nein, Johnny sagte, wir werden es ihm verbieten, denn er gehört nicht zu unserer Gruppe. Wir sind die Einzigen, die in der richtigen Gruppe sind. Unsere Gemeinde ist die richtige Gemeinde. Wieder geht es nur um sie. Schau doch, sie treiben Dämonen in deinem Namen aus. Sie hätten sagen müssen, wow, jemand anderes tut etwas in Jesu Namen. Doch in ihrem Leben ging es nicht um Jesus, es ging nicht um das Reich Gottes, es ging nur um sie. Johannes sagte nicht nur, dass sie Dämonen ausgetrieben haben, er sagte spezifisch, dass sie Dämonen in Jesu Namen ausgetrieben haben. Deshalb haben sie es ihnen verboten. Und Jesus sprach zu ihm, wehrt ihm nicht, denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Vers 50. Seht ihr, wie sich alles im Herz und im Denken der Jünger nur um uns, ich, mein, unser, mich gedreht hat? Was passierte dadurch? Sie diskutierten. Sie hatten keinen Frieden untereinander. Sie konnten die übernatürliche Kraft Gottes nicht demonstrieren. Und schlimmer noch, sie hinderten das Reich Gottes daran, sich auszubreiten. Das tun egoistische Menschen. Mögest du diese Lektion lernen, mein Freund. Doch wir sind immer noch nicht am Ende. Gehen wir weiter zu Vers 54. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, oh, wieder Johannes, der Jünger der Liebe. Als sie das sahen, sagten sie, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Warum sagten sie dies? Ach, die Menschen haben uns nicht aufgenommen. Und deshalb sagt der Apostel der Liebe, mach dir keine Sorgen, Jesus, wir werden sie alle umbringen. Wir werden Feuer vom Himmel herabfallen lassen, das sie verzehren wird. Das heißt, er wollte sie bei lebendigem Leibe verbrennen. Das hat nicht sehr viel mit Liebe zu tun. Jesus wandte sich erneut um und tadelte sie. Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Vers 55 und 56. Seht ihr, das einzige Problem, das in dieser Geschichte auftritt, sind ich-bezogene Jünger. Dies ist das einzige Problem. Wenn sie nicht so egoistisch und selbstzentriert und stattdessen Christuszentriert gewesen wären, hätten sie niemals gesagt, hey, wir haben diese großartigen Dinge getan. Sie hätten gesagt, es ist unfassbar, was Gott durch uns alles getan hat. Sie hätten nie versucht, ihr eigenes Königreich auszubreiten, sondern nur das Reich Gottes. Als der Vater seinen Jungen brachte, hätten sie gesagt, wir können das Problem lösen, denn Jesus hat uns Autorität und Kraft gegeben und er sehnt sich danach, dass es diesem Jungen gut geht. Dadurch wird sein Name an diesem Ort verherrlicht werden. Sie hätten nie darüber diskutiert, wer der Größte ist. Sie hätten darüber diskutiert, wer dem anderen besser dienen kann. Hey, Johannes, lass mich dir dienen. Nein, nein, Petrus, du hast gestern den Abwasch gemacht. Lass mich das heute machen. Ach, Jakobus, du dienst ständig allen. Lass mich heute dienen. Und Matthäus hätte gesagt, kommt Leute, heute bin ich an der Reihe, euch zu dienen. Selbstzentriertheit war das eigentliche Problem in diesem ganzen Kapitel. Deshalb wollten sie andere Menschen umbringen. Sie wollen die Ausbreitung des Reiches Gottes verhindern, weil ihr Ich, mich, meiner auf dem Thron saß. Hör zu, es ist ausgeschlossen, dass Gott gegen dich ist. Er liebt dich so sehr, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, um für dich zu sterben. Sein Sohn kam, um den perfekten neuen Bund zu besiegeln, damit du ein überfließendes, neues Leben haben kannst. Doch niemand, dessen Hände mit sich selbst voll sind, kann die Absichten Gottes anwenden. Keiner. Wie willst du etwas ergreifen, wenn du nicht zuerst loslässt? Deshalb flehe ich dich an, mein Freund. Hör auf, Jesus zu deinem Leben hinzuzufügen, um die Probleme zu lösen. Jesus ist kein Zusatz, er ist ein Ersatz. Sein Leben ersetzt dein kleines Leben. Was würde geschehen, wenn wir diese Wahrheit, die Jesus uns hier sagen will, begreifen würden? Es geht nicht um dich, es geht um Sterben, um das Sterben des egoistischen, selbstzentrierten Reinhards. Dann nimmt Jesus diesen Reinhard und ersetzt ihn frei von seiner Selbstzentriertheit, die dazu führt, dass sich alle Träume um mich drehen. Bei meinem Leben geht es um mich. Bei Brazilian Kids Care geht es um mich. All die Bücher, die ich schreibe, drehen sich um mich. Bei allem, was ich tue, geht es um mich. All das nimmt Jesus und ersetzt mich frei von dieser Selbstzentriertheit und dann gibt er es mir wieder zurück. Frei von meinem Ich. Jetzt bin ich wirklich frei. Ich bringe sein Leben durch Brasilien Kids Care zum Ausdruck. Ich bringe sein Leben durch meine Bücher zum Ausdruck. Ich bringe sein Leben durch diese Lives zum Ausdruck. Ich bringe sein Leben durch alles, was ich tue, zum Ausdruck, wo immer ich auch hingehe. Doch durch die Lügen der Religion und durch die Lügen der dämonischen Mächte, die dafür sorgen, dass am Ende alle egoistisch sind, das ist einer der größten Pläne des Teufels, dass wir alle auf uns selbst ausgerichtet sind und selbst zentriert werden. Ist es nicht so? Die Religion hat alle Freude aus unserem Leben genommen. Sie hat das Leben furchtbar gemacht, denn jetzt geht es nur noch um Verleugnung, Verleugnung, Verleugnung. Doch das hat Jesus nicht gesagt. Jesus hat gesagt, dass er die Ich-Bezogenheit wegnehmen will. Denn dann sind meine Träume plötzlich rein. Plötzlich werden meine Wünsche rein. Plötzlich hat alles, was ich tue, einen Zweck, und dieser Zweck ist, sein Königreich auszubreiten und seinen wunderbaren, fantastischen Namen zu verherrlichen. Nun bin ich frei von dem größten Problem, das jemals in meinem Leben existierte. Und zwar, dass mein Ich auf dem Thron sitzt. Wenn du gegen dies ankämpfst, wird es schrecklich und schmerzhaft werden. Doch wenn du es annimmst, wird es befreiend sein. Genau das tut Jesus in dieser Welt. Er erweckt überall Menschen, in deren Leben es nicht um sie selbst geht, sondern nur noch um Jesus. Wir werden eine fantastische Ernte von Menschen einbringen, und diese Menschen werden ebenfalls von sich selbst freigesetzt werden. Zusammen werden wir eines Tages unsere Kronen vor den Füßen unseres geliebten Jesus niederlegen und gemeinsam mit Menschen aus jedem Stamm und jeder Nation werden wir vor ihm stehen und seine großartige Königsherrschaft verherrlichen. Nur wenn du frei von deinem eigenen Ich bist, kannst du die Dinge genießen, die Gott dir gegeben hat. Zum Beispiel den Urlaub, für den er gesorgt hat. Du kannst ihn genießen, denn es geht jetzt nicht mehr um dich, dich und dich. Stattdessen wirst du jeden Tag aufwachen und sagen, Jesus, ich danke dir für diesen genialen Urlaub, den du mir geschenkt hast. Das Essen, das du zu dir nimmst, wird besser schmecken. Die Menschen um dich herum werden schöner aussehen, denn alles wird durch unseren geliebten Jesus geheiligt und gereinigt sein. Oh, würden wir nur diese Wahrheit begreifen, die Jesus seinen Jüngern hier nahe bringen wollte. Es wäre das Ende unserer Anstrengung. Es wäre das Ende unseres mangelnden Friedens und Unglaubens. Es wäre der Sieg trotz sämtlicher Umstände, durch die wir gehen müssen. Deshalb fordere ich dich heute heraus, eine einmalige Entscheidung zu treffen, die du dann täglich neu bestätigst. Jesus, ich möchte nicht so töricht wie die Jünger sein. Ich möchte nicht denken, dass sich alles nur um mich dreht und nur wegen mir passiert. Ich möchte begreifen, dass sich alles um dich dreht und nur wegen dir passiert. Deshalb gebe ich mich dir hin. Ich gebe den selbstzentrierten, egoistischen Reinhard auf und lege ihn zu deinen Füßen nieder. Ich gehöre dir und du gehörst mir. Nur mit offenen Händen kann ich alles ergreifen, was ich durch das vollbrachte Werk am Kreuz erhalten habe. Atme all dein Zeug aus und atme das Leben Jesu ein. Lass dein Ich los und ergreife das Leben Christi. So funktioniert wahrer nehmender Glauben. Wir versuchen ständig, diesen anzuwenden, doch die ganze Zeit über sind unsere Hände geschlossen, weil wir an uns festhalten, an uns selbst festhalten. Das ist frustrierend, sehr frustrierend. Ich werde mit einem Bekenntnis enden. Du kannst es mit deinen eigenen Worten sprechen oder meine benutzen, wie du willst. Doch ich wünsche mir, dass du eine echte Jesusbegegnung hast, indem du dich ihm hingibst. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du so erstaunlich und wunderbar bist. Du willst mir nie irgendetwas wegnehmen. Du möchtest mir immer nur geben. Doch du kennst mich so gut, weil du mich erschaffen hast. Du weißt, dass es zerstörerisch ist, wenn ich an mir selbst als Chef des Lebens festhalte. Du weißt, dass ich keine Hand frei habe, um dein wahres Ich zu ergreifen, wenn ich an meinem Ich festhalte. Alles, was du tust, wird von Liebe angetrieben. Deshalb danke ich dir, Jesus, dass du meine Augen geöffnet hast. Ich gebe mich hin. Ich gebe nicht meine Zeit, meine Kraft, meine Finanzen, meine Talente hin, sondern ich gebe mich hin. Ich gehöre dir. Möge dein Leben durch mich fließen, mögen deine Wünsche durch mich zum Ausdruck gebracht werden, möge dein Sieg durch mich verbreitet werden. Ich gebe mich hin. Es geht um dich. Und ich danke dir, Jesus, dass dein Leben durch mich zum Ausdruck gebracht werden kann, wenn ich diese Selbsthingabe zu meinem Lebensstil mache. Ich liebe dich so sehr. Du bist so wunderbar. Danke, Jesus. Danke. Amen.